وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، لو أنت ريش سفر بشون دويش مهما ضايت إن شاء الله من كابيتل باي مية نتيلي شون دات غايسك با أويش تاسس كابيتل فيا ونزوا بارك الله فيكم باب الرؤيا وما يتعلق بها تخويمة und alles was damit zu tun hat. باب الرؤيا وما يتعلق بها. قال الله تعالى ومن آياته منامكم بالليل والنهار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة كذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. متفق عليه. وفي رواية أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. وعن أبي هريرة كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من رآني في المنام فسيراني في اليقظة أو كأنما رآني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله تعالى فليحمد الله عليها وليحدث بها. وفي رواية فلا يحدث بها إلا من يحب وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. متفق عليه. الرؤيا يعني رؤيا المنام. فالإنسان إذا نام يتوفى الله سبحانه وتعالى روحه، لكنها وفاة صغرى. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيبعث الأخرى الله سبحانه وتعالى، يعني الذي ما يموت يبعث هذه النفس، والأخرى التي قضى عليها الله سبحانه وتعالى الموت فما يبعثها سبحانه وتعالى. فلذلك الوفاة الصغرى تذهب فيها الروح إلى حيث يشاء الله سبحانه وتعالى. وهنا تحدث مسألة الرؤية يسمونه بالمنام، أن الإنسان ينام. ومن آياته منامكم بالليل والنهار، أنكم تنامون بالليل والنهار. وهذه آية من آيات الله سبحانه. الإنسان يتعب فينام ليلا وينام نهارا، ولكن الأصل أن النوم في الليل والعمل يكون في النهار، يكون في النهار. فالرؤيا تنقسم إلى 3 أقسام: رؤيا محبوبة، ورؤيا مكروهة، ورؤيا عبارة عن أشياء ليس لها معنى وليس لها هدف، وإنما هي من تلاعب الشيطان بالإنسان، وقد تكون من حديث النفس. فأما الرؤيا الصالحة الحسنة، إذا رأى الإنسان ما يحب، مثلا نعمة من الله عليه، أو أن يرى شيء من البشرى، أن يرى، أن ترى له رؤية فيها خير لهذا الإنسان، وهو يحب ذلك. فذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قال: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة، لهم البشرى في الحياة الدنيا. قال أهل العلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هذه الآية سورة يونس، فقال الله سبحانه وتعالى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عفوا، قال: هي الرؤيا الصالحة، يراها الرجل أو ترى، يراها المؤمن أو ترى له. فهذه الرؤيا الصالحة الحسنة. وأما الثانية هي الرؤيا المكروهة، وهي من الشيطان، فالشيطان يضرب له أمثالا يزعجه في منامه. وأما القسم الثالث والذي لا هدف له وما فيه شيء، يعني ملخبط، فهذا يكون حديث النفس. فذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحدث الناس بتلاعب الشيطان بك في منامك. فهذا ما له معنى. ولذلك هناك تعبير للرؤية، تعبير للرؤية، وفي رؤية الإنسان بارك الله فيكم يعني تؤول تأويلا. ولكن انتبهوا إلى هذه الأحاديث الأولى، الحديث عفوا الأول، أن المبشرات من النبوة، وهذه المبشرات هي الرؤيا الصالحة. وهنا بارك الله فيكم، نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، كما في حديث أبي هريرة، قال: النبوة 46 جزءا، نبوة 46 جزء، 45 خلاص بقي واحد فقط، وهذا هو الرؤيا. فلذلك قال بعض أهل العلم كالإمام مالك لما سئل عن إنسان يتكلم بالرؤيا من غير علم، فقال: أبو النبوة يلعب. ليش؟ لأن الرؤيا من النبوة، من باقي النبوة. وإذا اقترب الزمان، يعني من أشراط الساعة، من أشراط الساعة أن يرى المؤمن الرؤيا فتقع كما رآها، تماما تقع كما رآها. وإذا رأى رؤيا يحبها، وهذه مسألة مهمة الآن، رأى مؤمن رؤيا خير، السؤال هو كيف سيعلم أنها رؤيا خير؟ كيف يعلم أنها رؤيا خير؟ يعلم أنها رؤيا خير من البشرى التي فيها، أو من الأمر الذي، مثلا إنسان رأى نفسه أنه يصلي، أو رأى نفسه في الجنة، أو رأى نفسه أن الله يفتح عليه، أو يقول كلاما فيه خير، فهذا يحبه الإنسان أصلا، فهذا قد يكون علامة على أنها رؤيا خير. فإذا رأى رؤيا الخير حمد الله سبحانه وتعالى على هذا الخير، ولم يحدث بها إلا من يحب، ولا يحدث بالرؤية، الإنسان لا يحدث بالرؤية إلا ناصحا أو عالما، ناصحا أو عالما. أما إنسان ليس بناصح ولا بعالم فلا يحدث به. ثم المسألة الأخرى، إن رأى شرا، كيف يرى شرا؟ يرى شيء ما يحبه، ما هو يكرهه. مثلا رأى نفسه والعياذ بالله أنه يعصي ربه، أو رأى نفسه أنه يبتدع بدعة، أو رأى نفسه أو رؤي له هذا الأمر، فهذه ما يحدث بها أحدا. وليتعوذ، فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد. انتبه، ليستعذ لا يذكرها لأحد، فما يضره، فما يضره. ثم المسألة التي أتى بها المؤلف رحمه الله، وهي مسألة رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. طبعا يا أخوة، رؤيا الليل ورؤيا النهار واحد، ترى رؤيا الليل ورؤيا النهار واحد، ما في فرق بينهم. فبعض الناس يقول بعد الفجر غير لما قبل الفجر، الرؤيا كلها رؤيا. فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه وصفه، فإذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم كما أتى في صفته فقد رآه. طب إنسان رأى النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا فيه شيء يعني أكبر، يعني أو فيه مثلا شيء بالنسبة لهذا الإنسان؟ لا، وإنما أن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم بشرى خير لذلك العبد الذي رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهنا مسألة، وهي إذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بشيء في المنام فهل يفعل ولا ما يفعل؟ اختلف أهل العلم في ذلك. وكذلك بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا، إذا ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الوصف الذي أتى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي في الأثر، فهنا ما يؤخذ بذلك. فأغلب الناس يقول لك رأيت نور، نورا رأيته، نورا رأيته، إذا ما وصف مصر. أما إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فهي بشرى، وهي تخريج للكروبات عن هذا العبد. فإن الشيطان لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي الشيطان ما يستطيع يأتي في المنام ويقول أنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم. كابيتل 130 في باي مية باي اويش اس كابيتل 4 اون سوا تخوي مية تخوي مية اون اليس واس دامت سو تون هاد. الله der Erhabene subhanahu wa ta'ala spricht: Wa min ayatihi manamukum bil-layli wan-nahar. Sinngemäß heißt das: Und zu seinen Zeichen gehört euer Schlaf bei Nacht und bei Tag. Das ist Sura 30, die Ayah 23. Schlaf bei Nacht und bei Tag. So, wir wissen, Barakallahu fikum, dass der Autor, rahimahullah ta'ala, ein System hat in seinem Buch, Riyad Salihin, und zwar, er bringt erstmal die Ayah oder die Ayat vom Koran, dann erklärt er manchmal oder sagt er ein paar Wörter dazu, und dann bringt er die Überlieferungen, die Hadithe, und dann manchmal auch bringt er, sage ich jetzt, erklärt er einige Ansichten von den Gelehrten. Und es geht hier um die Träume, um die Träume. Ein Traum. Die Träume, die sind, barakallahu fikum, etwas, was wichtig ist, weil jeder Mensch, fast jeder Mensch träumt. Aber einige Leute können sich erinnern, die anderen können nicht. Das wird, als ob du etwas siehst. Und mit Sicherheit, wenn man träumt, dann sieht man alles. Und Allah sagt, von Ayati, das wird von seinem Zeichen, ist, dass wir schlafen am Tag und in der Nacht. Und deshalb wichtig ist zu verstehen, wenn man träumt am Tag oder wenn man in der Nacht träumt, das ist das Gleiche. Es gibt nicht, dass man sagt, ja, am Tag ist besser als in der Nacht, oder in der Nacht ist besser am Tag, oder nach Frühgebet oder vor dem Frühgebet. Ru'ya al-Layl wa ru'ya al-Nahar wahid. Das heißt, was man träumt am Tag oder in der Nacht, ist das gleich. Und nach unserer Religion, barakallahu fikum, ist die Sache bei uns klar. Allah subhanahu wa ta'ala, wenn die Person schläft, nimmt Allah subhanahu wa ta'ala die Seele der Person. Wo wird die Seele dann aufbewahrt, das wissen wir nicht. Das weiß nur Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn diese Seele zurückkehrt zum Körper, dann bleibt dieser Mensch am Leben. Wenn die Seele nicht mehr zurückkommt, diese Person stirbt. Und das steht, barakallahu fikum, in Surat al-An'am und Surat Az-Zumar, Surat Al-An'am und Surat Az-Zumar. Allah subhanahu wa ta'ala, was macht subhanahu wa ta'ala? Der nimmt die Seelen, während man schläft. Die Person, die am Leben bleiben sollte, bekommt die Seele zurück. Die Person, die stirbt, bekommt die Seele nicht. Deshalb man sagt, dass der Schlaf ist der kleine Tod. Der Schlaf ist der kleine Tod. Weil die Seele, die ist weg. Aber wo genau, wie genau, das können wir nicht erklären, weil Allah subhanahu wa ta'ala uns das verborgen hat. Und dieser Barakallahu fikum, beim Schlaf gibt es bestimmte Veränderungen. Auch da sagt man heute, ach, wir haben Physik und wir haben Chemie und wir haben Geräte und wir haben, sage ich jetzt, bestimmte Möglichkeiten, das zu bestimmen. Wir sind nicht dagegen. Wir sind überhaupt nicht dagegen, dass man das misst und dass man, sage ich jetzt, forscht. Ist kein Problem. Aber alles, was gegen unsere Religion ist, nehmen wir nicht an. Was mit unserer Religion zu vereinbaren ist, dann können wir bestätigen. Und hier ist wichtig zu verstehen, dass fast jeder Mensch träumt. Aber einige Leute können sich an ihre Träume erinnern und die anderen können sich nicht erinnern. Hadith 842, und zwar Abu Huraira, Radwanallahu alayhi, überliefert, dass er den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sagen hörte, vom Prophetentum ist nichts mehr übrig, außer frohen Botschaften. Er wurde gefragt, was sind frohe Botschaften? Er antwortete, gute Träume. Das ist bei Al-Bukhari. Bei mir ist natürlich 842, bei euch ist 838. Barakallahu fikum, Abu Huraira radhiyallahu alayhi berichtete, was übrig geblieben ist vom Prophetentum. Der Prophetentum was übrig davon geblieben ist, das sind die frohe Botschaften. Frohe Botschaften. Er wurde gefragt, was sind die frohe Botschaften? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die guten Träume oder gute Träume. Das heißt, barakallahu fikum, Träume sind ein Teil vom Prophetentum. Und das kommt natürlich dann in der nächsten oder übernächsten Überlieferung, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam das bestätigt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, diejenigen, die gut sind, sie bekommen die frohe Botschaft im Leben. Dann wurde der Prophet sallallahu alaihi wasallam danach gefragt, was für die frohe Botschaft? Der sagte, dass man Gutes träumt oder jemand träumt Gutes für diese Person, für einen Gläubigen. Das heißt, barakallahu fikum, nächste Überlieferung, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, auch von Abu Huraira beliefert, wenn die Zeit, das wird des letzten Tages, naht, wird der Traum eines Mu'mins nicht falsch sein. Und der Traum eines Mu'mins ist einer von 46 Teilen vom Prophetentum. Das ist bei Bukhari Muslim. Das Prophetentum hat 46 Teile. 45 sind schon da. Da bleibt noch eine. Und das ist Barakallahu fikum. Das sind die Träume. Deshalb aufpassen. Deshalb sagten die Gelehrten, man darf nicht mit Träumen spielen. Und man darf Träume nicht andeuten. So nach Beliebtheit, sage ich so, nach meiner Meinung oder deiner Meinung. Warum? Weil die Träume, die gehören zu diesem Teil von den 46 Teilen des Prophetentums. Und der Imam Malik wurde gefragt, jemand hat gesagt, o Imam, es gibt eine Person, die Träume deutet, ohne Wissen zu haben. Der Imam Malik, der hat sich aufgeregt und der hat gesagt, Abin Nubuwati Yul'ab, das wird mit dem Prophetentum gespielt. Warum? Weil hier, das wird ein Zeichen vor dem letzten Tag ist, dass die Mu'minun, dass die Leute, die den richtigen, wahren Glauben haben, dass sie was träumen und das passiert genau, was sie träumen. Er träumt von etwas und dann passiert. Träumt von etwas, passiert. Und da sagt man, ja wie? Ist das jetzt Eingabung? Oder sage ich, jetzt ist das Wahi? Nein, sondern das ist etwas, was Allah subhanahu wa ta'ala uns in diesem Leben zeigt. Damit Allah subhanahu wa ta'ala auch seine Macht hier demonstriert, subhanahu wa ta'ala, dass er fähig für alles ist, subhanahu wa ta'ala. Und derjenige, der im Leben wahrhaftig ist, wird auch in seinem Traum wahrhaftig sein. Die nächste Überlieferung, barakallahu fikum, das ist 143. Nächste Überlieferung, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, auch von der Bürger überliefert, wer mich in seinem Traum gesehen hat, wird mich bald wach sehen oder wird mich bald sehen, als ob er wach wäre. Denn der Satan, Shaitan, nimmt nicht meine Gestalt an. Das bedeutet, Traum vom Propheten. Eine Person träumt vom Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Eigentlich, wer den Propheten im Traum sieht, dann sieht er auch in Wirklichkeit. Das ist genau wie der Prophet in Wirklichkeit ist, sieht man das im Traum. Aber hier, wie sollen wir das wissen? Das wird, wie kann man jetzt, wir haben den Propheten nicht gesehen. Und wir wissen nicht genau, wie er aussieht. Wir haben Beschreibung durch die Bücher. Aber wie er genau aussieht, wissen wir nicht. Und wenn jemand zu uns kommt, sagt, ja, ich habe den Propheten gesehen. Ja, hat er den Propheten wirklich gesehen im Traum? Und deshalb haben Leute dieses Thema missbraucht, indem einige Leute kommen und sagen, ich habe vom Propheten geträumt, der hat mir das gesagt, der hat mit mir das gemacht und der erzählt, ja, ich habe 50 Träume vom Propheten und 100 Träume und der Prophet. Und die Leute natürlich, weil sie den Propheten lieben und weil sie davon ausgehen, sagen, ja, wenn jemand vom Propheten träumt, das ist gut und so weiter. Und das stimmt. Man, jeder von uns wünscht sich, dass er den Propheten im Traum sieht. Damit er sieht, wer der Prophet ist, wie er genau aussah. Und deshalb hier, wer davon erzählt, dass er den Propheten geträumt hat, der muss erzählen, wie der Prophet aussieht. Und wenn die Beschreibung der Person, derjenige, der geträumt hat, wenn die Beschreibung stimmt mit dem, was wir in den Überlieferungen haben, dann hat diese Person wirklich den Propheten Muhammad sallam gesehen. Heißt das etwas Besonderes, wenn man den Propheten sallam sieht? Nein. Sondern barakallahu fikum, das ist eine frohe Botschaft. Das wird die Person, ist nicht jetzt besonders, weil er den Propheten im Traum gesehen hat. Weil einige Leute, die missbrauchen das, ich habe den Propheten gesehen. So sagen, oh, bestimmt diese Person ist sehr gut. Nein, das heißt nicht so. Deshalb hat jemand den Propheten im Traum gesehen, muss beschreiben können, wie der Prophet aussieht. Aber dass man uns nur sagt, ja, das war nur Licht. Ja. Hier, das steht im Hadith klar. Der Shaitan nimmt nicht meine Gestalt an. Das heißt, wenn man sagt, nur Licht, ist das seine Gestalt vom Propheten sallallahu alaihi wasallam? Das können wir nicht wissen. Das kann der Prophet sallallahu alaihi wasallam sein, das kann nicht. Deshalb, wir haben Zweifel, wir können das nicht sagen. Aber wenn jemand sagt, ich habe einen Mann gesehen, der war nicht groß, der war nicht klein, sein Gesicht war nicht so rund und er war auch nicht so länglich, seine Nase war gekrümmt, sein Bart war schwarz und das war bis sein Brust Vollbart, seine Haut war nicht so dunkel, nicht so hell und auch nicht dunkel, sallallahu alaihi wasallam. Und da können wir damit leben. Wir sagen, aha, das ist der Prophet, sallallahu alaihi wasallam. Aber wenn jemand zu uns kommt und sagt, ich habe den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, gesehen im Traum, der hat keinen Bart. Da sagen wir, du hast den Propheten nicht gesehen. Sofort. Oder jemand kommt zu uns und sagt, ich habe den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, gesehen, der hat blaue Augen. Oder der war klein, oder er war dick, oder so. Barakallahu fikum, da können wir sagen, können wir nicht bestätigen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist. Und hier kommt noch etwas, was sehr wichtig ist. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam kommt zu jemandem im Traum und der befiehlt ihm mit etwas. Was macht man? Die Gelehrten haben gesagt, was macht man? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt jemandem im Traum. Eigentlich, Barakallahu fikum, einige Leute sagen, ja, wenn das Gutes ist, dann kein Problem. Andere sagen, nein, der Traum hat eine Deutung und da muss man das angedeutet sein. Und unsere Religion wird nicht basiert auf Träumen, auch wenn der Prophet ihm im Traum was sagt. Der muss das deuten lassen und nicht alles machen, weil die Sache anders ist. Manche Gelehrten sagen, wenn man sicher ist, dass das der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist und die Sache gut ist, dann kann man machen. Aber in einem Bereich, was nicht jetzt dazu beiträgt oder führt, dass die Person zum Beispiel Schaden bekommt. Und dann Barakallahu fikum die nächste Überlieferung, und zwar 845. Und zwar Abu Sa'id al-Khudri, Ridwanullahi alayhi, sagte, dass er dem Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen hörte, wenn einer von euch einen angenehmen Traum hat, so kommt dieser von Allah, dem Erhabenen. Und er soll ihm dafür danken und davon weitererzählen. In einer anderen Fassung heißt es, er soll ihn denjenigen weitererzählen, die er liebt. Und wenn er etwas sieht, was ihm nicht gefällt, so ist es vom Shaitan. Er sollte bei Allah Zuflucht suchen vor seinen bösen Auswirkungen und ihn niemandem erzählen. Dann wird er ihm nichts anhaben. Das bei Bukhari und Muslim. Das bei Bukhari Muslim. Das heißt, guter Traum oder schlechter Traum. Guter Traum oder schlechter Traum. Jetzt du träumst etwas Gutes. Wie weißt du aber, dass es gut ist? Oder du träumst Schlechtes. Wie weißt du, dass es Schlechtes ist? Und das ist wirklich eine wichtige Frage. Wie kann man bestimmen, ob ein Traum gut ist oder schlecht? Wenn man Wissen hat, dann kann man das bestimmen mit Sicherheit. Erstmal, Nummer eins, das ist Wissen. Das heißt, man kann Träume deuten oder man hat Wissen. Zweitens, Barakallahu fikum, das hat mit der sage ich jetzt Art des Traumes. Drittens die Information, die im Traum ist. Viertens, wenn man aufwacht, Information, Art. Dann drittens Info, was im Traum ist. Viertens nach dem Aufwachen. Fünftens, die Zusammenschlüsse mit dem Leben. Mit dem Leben. Das sind einige sage ich jetzt, Barakallahu fikum, Möglichkeiten mit dem realen Leben sozusagen, mit Leben. Mit dem Leben. Das sind zum Beispiel, eine Person träumt davon, man ist im Paradies. Und die Engel kommen zu ihm und sagen, Allah ist mit dir zufrieden. Natürlich ist das ein sehr schöner Traum. Man wacht auf, man ist so, da denkt man, oh, was ist, ich bin so erleichtert. Oder der Traum ist so gebaut, richtig gebaut, aufgebaut, dass man wirklich alles sich erinnern kann. Es gibt nicht, dass man was vergisst. Die Information, die im Traum ist, das ist etwas Gutes und nicht Schlechtes. Dann Barakallahu fikum, Zusammenschlüsse mit dem Leben. Zum Beispiel eine Person macht etwas und dann kommt im Traum ein Engel zu ihm oder kommt zum Traum zum Beispiel der Prophet zu ihm und der lächelt ihn an, der sagt ihm, das ist gut und so weiter. Es gibt natürlich viele andere Möglichkeiten, aber das Wichtigste ist Wissen. Wenn man Gutes träumt, dann erzählt man nicht allem. Und da erzählt man nicht jedem, sondern erstmal Leute, die Wissen haben, Leute, die guten Ratschlag geben und Leute, die die Person lieben und die Person liebt sie. Wenn man aber schlecht träumt, wie könnte man wissen, dass man schlecht träumt? Das ist auch das Gleiche mit Wissen erstmal. Art des Traumes, die Information, die im Traum ist, nach dem Aufwachen. Wie ist das und die Zusammenschlüsse mit dem Leben? Zum Beispiel, man wacht auf, man schwitzt, man bekommt Angst, man traut sich nichts davon zu erzählen. Man ist durcheinander. Oder der Traum ist man träumt von der Hölle, das Feuer, die Abrechnung am letzten Tag. Man träumt, dass etwas Großes passiert. Oder man träumt, dass man eine Sünde begeht oder eine Bid'a begeht oder Schirk begeht. Natürlich bekommt man Angst. Wenn man dann nach diesem Traum geträumt hat, da erzählt man keinem, deine Frau nicht, die Frau, ihren Mann nicht. Keinem. Sag mal, A'udhu Billahi min ash-shaytan ar-rajim oder A'udhu Billah min hadhihi ar-ru'ya oder von diesem Traum, ich suche Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala, und man erzählt keinem davon. Man erzählt keinem davon. Auch nicht, dass man danach sucht, was bedeutet das? Unbedingt, ich möchte wissen. Man braucht nicht zu suchen. Dann passiert dir nichts. Nichts. Ibn Sirin sagt etwas Schönes. Er sagt, ittaqi laha fil manam, ittaqi laha fil yaqadha, fala yadurruka ma tarahu fil manam. Fürchte Allah, in Wirklichkeit wird dir nicht passieren, was du träumst. Deshalb nochmal, unsere Religion, Barakallahu Fikum, basiert nicht auf Träume, sondern auf Beweise von Koran und Sunnah. Wa an Abi Qatadata, radiyallahu anhu, qal an-Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, al-ru'ya al-saliha, wa fi riwaya al-hasana, min Allah, wal-hulm min al-shaytan. Faman ra'a shay'an yakrahuhu, falyanfuth an shimalihi thalatha. وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره متفق عليه والنفث نفخ لطيف لا ريق فيه وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم الرؤيا يكها فليبصق عن يساره ثلاثة وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثة وليتحول من جنبه الذي كان عليه رواه مسلم وعن أبي الأسقع واثل بن الأسقع رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الفراء أن يدعي الرجل إلى غير أبيه أو يري عينيه ما لم ترى. إذن مسألة الرؤيا ليس أمرا يلعب فيه. وإنسان يقول رأيت في منامي كذا وكذا وهو يكذب، ما يجوز. ومن زعم أنه رأى شيئا ولم يراه كلف أن يعقد بين شعيرتين يوم القيامة. فيك تعقد بين شعيرتين صغار؟ لا نستطيع، سيكون صعب عليه الحساب يوم القيامة لأنه يكذب في ذلك. فالإنسان ما يري عينيه ما لم يرى، وهذا من أعظم الكذب. ليش؟ لأن الرؤيا من جزء من أجزاء النبوة، فما يجوز للإنسان أن يري عينيه ما لم يرى. وأما بارك الله فيكم، ماذا يفعل؟ سأل رأى شيء ما عجبه، يبصق عن يساره، ينفث عن يساره، يتعوذ من الشيطان ثلاثة، وماذا يفعل؟ يتحول عن جنبه. وهذا يحدث لكثير من الناس، كثير من الناس يرى في المنام أن شيئا يثبته، يعني كان شيء جلس على صدره ومسكه، فالإنسان يريد يصرخ، يريد يقول، يريد يطلب المساعدة، ما يستطيع يصرخ، يريد يتحرك، ما يستطيع يتحرك، حتى أحيانا يستيقظ ولسه الأمر في باله، لسه الأمر في باله، فماذا يفعل هنا؟ يذكر الله ويلتفت عن يمينه وعن شماله، وطبعا إذا أراد يقوم يتوضأ ويصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى، فلا بأس بذلك في الليل. وأما بارك الله فيكم، هذا تكلمنا عنه، قلنا الإنسان إما الرؤيا، إما أن تكون من الله بشرى للمؤمن، من الشيطان يخوف بها المؤمن وكذلك يحزن بها المؤمن، وإما أن تكون حديث نفس، حديث النفس، مثلا إنسان عليه ضغط، إنسان عنده بعض الأمور، فيرى مثل هذه المسائل في المنام. فمن رأى رؤيا من الله بشرى خير حدث بها ناصحا أو عالما أو من يحب. ولا تؤول الرؤيا، اللي ما يعرف ما يؤول الرؤيا على مزاجه، فالرؤيا تقع مثل جناحي الطائر، تقع رجل واضحة مثل رجلي الطائر، رجل واضحة والثانية تقع كما تؤول، فانتبه لهذا. وأما من الشيطان فليحزن بها المؤمن. طبعا كيف تكون رؤيا الشيطان؟ تكون متداخلة، يكون فيها بعض الأمور اللي تخوف الإنسان، ولكنها ما ليست مثل الرؤية من عند الله سبحانه. وأما رؤية حديث النفس فأي أحاديث، مثلا إنسان عنده امتحان فيحلم طول الوقت سيدخل قاعة الامتحان سيفعل يفعل، هذا ما في شيء. فالشيطان يريد أن يحزن العبد. بعض الناس يا أخوة انتبهوا، إذا رأى شيئا يكرهه صار يبحث عن المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا تبحث، لا تسأل، خلاص انتهى. ولكن لا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. أما بالنسبة لتأويل الرؤى، هذه مسألة مهمة جدا بارك الله فيكم، فهذه قد تختلف من إنسان لإنسان، وإلى علاقة بالعلم، إلى علاقة بكثير من الأمور. تفسير الرؤى أمر مو سهل كما يظن البعض، أحيانا أنت تفسر الرؤيا على على على يعني على مثلا إنسان يرى شيء كثير ما تأخذ منه إلا كلمتين، لأنه هو الأصل فيها. ويعني في بعض الأمور مثلا الذي يرى من الحيوان شيئا قال أهل العلم أنه هذا معناه كذا، الذي يرى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أنه بعد صلاة الصبح يسأل الصحابة هل رأى منكم أحد شيئا البارحة، فيقال له فيؤول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا القميص، الذي يرى أنه يلبس قميصا طويلا، مثلا الإنسان رأى أنه لبس قميص طويل تحت الكعبين، فقد يقول سبحان الله أليس تحت الكعبين حرام؟ لا، هذا معناه شيء آخر. القميص يؤول بالدين، القميص يؤول مثلا بالدين. إنسان رأى أنه مثلا جامع امرأة في المنام، فامرأة جميلة، فيظن أنه فعل زين. لا، هنا المعنى أن الله سبحانه وتعالى يفتح عليه أو يرزقه شيئا من الدنيا. إذا كانت المرأة قبيحة فهذا في فتنة لهذا الإنسان. إنسان رأى نفسه يسبح في بحر دم، فهذا يمشي بالغيبة والنميمة ويتبع أعراض الناس. إنسان رأى نفسه أنه يسبح في بحر عذب يرى فيه الماء رقيق جميل، فهذا يطلب علما، وهكذا بارك الله فيكم. وهذه طبعا الله سبحانه وتعالى يوفق المؤول إلى الخير، فينتبه الإنسان ولا يعني يقول على الله سبحانه وتعالى إلا بعلم. والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أبو قتادة رضوان الله عليه berichtete, dass der Prophet صلى الله عليه وسلم sagte, ein guter Traum und nach einer anderen Version ein schöner Traum ist von Allah und ein anderer Traum ist von Shaitan. Wenn also jemand von euch in einem Traum etwas sieht, was er nicht leiden mag, soll er dreimal auf die linke Seite ohne Speichel spucken und den Shaitan Kleinen Moment, wer hört den Shaitan verfluchen? Nein? Soll er dreimal auf die linke Seite ohne Speichel spucken und um Zuflucht bitten? Und um Zuflucht bitten. Aufpassen. Denn wird ihm nichts passieren. Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala suchen vor dem Shaitan. Jabir radhiyallahu anhu belieferte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn jemand von euch einen Traum hat, den er nicht leiden mag, soll er dreimal auf seine linke Seite spucken und dreimal bei Allah Zuflucht suchen gegen den Shaitan. Und er soll sich auf die andere Seite drehen. Ja. Abdul Asqa. Nein, falsch. Abu heißt das hier. Ich Abdul. Abu al-Asqa, Wathil ibn al-Asqa, überlieferte, dass der Gesandte Allah sagte, die größte Lüge ist, dass jemand eine falsche Vaterschaft angibt. Oder dass jemand behauptet, mit eigenen Augen gesehen zu haben, was er nie sah. Das bedeutet hier jetzt, mit eigenen Augen zu sehen, was er nie sah, das ist nicht so. Eigentlich, das bedeutet, dass jemand behauptet, dass er etwas geträumt hat, was er nicht geträumt hat. Oder dass er über den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam etwas behauptet, was nicht der Prophet aus ihm gesagt hat, dieser, was nicht der Prophet gesagt hat. Barakallahu fikum wa jazakum Allah khairan. Das haben wir schon erklärt, aber das kommt nochmal. Was macht man genau? Es gibt viele Leute, die uns erzählen und sagen, ja, ich träume, ich war im Schlaf und dann bin ich wach geworden und ich habe so etwa das Gefühl gehabt, jemand sitzt auf meinem Brust, der hat mich festgehalten, ich wollte schreien, ich könnte nicht schreien, ich wollte mich bewegen, könnte ich nicht. Einfach ging es nicht. Was ist das? Ja, das ist genau, was der Shaitan mit vielen Leuten macht. Deshalb brauchst du dir keine Angst zu haben bei solchen Themen. Wenn du überhaupt etwas träumst und im Traum siehst du etwas, das für dich schlecht ist zum Beispiel, oder du hast Angst, oder du kannst dich nicht mehr bewegen, oder was machst du? Du versuchst dich zu bewegen auf einer Seite, oder wenn du zum Beispiel links bist, dann mach auf rechts, rechts auf links. Und dann erwähnst du Allah subhanahu wa ta'ala, indem du A'udhu billahi min shaitan rajim sagst. Oder indem du Allah subhanahu wa ta'ala überhaupt erwähnst. Und wenn du etwas Schlechtes geträumt hast, dann was machst du? Du spuckst dreimal auf der linken Seite. Und du sagst A'udhu billahi min shaitan rajim. Du sagst das dreimal oder einmal. Einmal oder dreimal, kein Problem. Und du erzählst niemandem, was du geträumt hast, wenn das schlecht ist. Und aufpasst, derjenige, der behauptet, etwas geträumt zu haben, Und diese Person hat das nicht geträumt. Diese Person wird eine Strafe am letzten Tag haben. Allah wird ihm befehlen, dass er zwischen zwei Herrchen bindet. Kann man zwischen zwei Herrchen binden? Eigentlich nicht. Und deshalb, das wird so sein. Das wird für ihn sehr schwer sein am letzten Tag. Man muss aufpassen. Wenn du was geträumt hast, kannst du erzählen. Aber wenn das gut ist, wenn das schlecht ist, erzähle niemandem. Aber einige Leute, nein, ich muss wissen, was los ist und so was. Nein, brauchst du nicht. Keinem erzählen, nicht suchen. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Für dich. Wenn man dann aufsteht, vielleicht, und zwei Raka'a betet, das ist gut. Man qul huwallahu ahad, qul a'udhu rabbil falaq, qul a'udhu rabbin nas, liest. Auch ist gut. Soll man etwas wissen? Wir haben als Träume, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, Träume für uns sind reich. Ein Traum ist von Allah. Das kann dieser Traum frohe Botschaft sein, frohe Botschaft oder Warnung von Allah. Und das ist, was ich gesagt habe, richtig aufgebaut. Man kann sich richtig erinnern, man kann erzählen, was man gesehen hat und so weiter. Das zweite, barakallahu fikum, ist von Shaitan. Von Shaitan, warum? Damit der Gläubige, damit der Mu'min Angst bekommt. Etwas, dass du Angst bekommst. Und das dritte ist, barakallahu fikum, ich sage nicht Selbstgespräch, sondern das ist, was du in dir hast, was dich beschäftigt. In dir hast, beschäftigt. Zum Beispiel eine Person hat viele Schulden und so weiter. Und da ist man beschäftigt mit diesem Thema. Und dann träumt man die ganze Zeit Schulden und Schulden und so weiter. Eine Person hat Prüfung. Da träumt die ganze Zeit von Prüfung. Das kommt die Prüfung und so weiter. Deshalb, da bewegt man sich in diesen drei. Da bewegt man sich in diesen drei Kategorien. In einem Traum. Heutzutage übrigens auch die neue Wissenschaft, die beschäftigt sich mit Träumen. Und da gibt es, sage ich jetzt, Geräte, da misst man die, sage ich jetzt, barakallahu fikum, die Frequenzen. Und wenn man schläft, dann sieht man ja, was passiert, wenn jemand träumt und so weiter. Und natürlich, das ist ein, wirklich, das ist etwas Faszinierendes, dass die Wissenschaftler selber, meine, die sagen, wir stehen vor etwas, was wir uns nicht so erklären können. Mittlerweile auch versuchen sie, Träume zu deuten, was das bedeutet. Übrigens, Träume zu deuten ist kein leichtes Spielchen und ist keine leichte Sache. Wenn man Träume deutet, dann macht man mit anderen Wörtern, dann macht man Fatwa. Da soll man aufpassen. Erstens. Zweitens, barakallahu fikum, das ist nicht so, ja, jeder macht das. Bei uns zu Hause war immer so. Da haben sie die alten Leute gefragt. Wenn man sagt, ich habe geträumt, dass ich schwarz habe, sagt ja, du bekommst weiß. Ich habe geträumt, dass ich weiß habe, du bekommst schwarz. Ich habe geträumt, dass ich weine, du wirst lachen. Ich habe geträumt, dass ich lache, du wirst weinen. Manche machen das immer umgekehrt. Möge Allah uns bewahren. Die haben keine Ahnung. Andere Leute, wenn sie was träumen, ja, dann müssen sie unbedingt wissen. Subhanallah. Wenn man ihnen sagt, Allah sagt im Koran, der Prophet sagt, das ist für sie nicht so wichtig. Aber wenn sie träumen, dann bleiben sie nach Träumen. Vor 10 Jahren habe ich so geträumt. Vor 15 Jahren habe ich so geträumt. Und jetzt möchte man wissen, was das bedeutet. Aber was soll das jetzt mit 15 Jahren und mit 10 Jahren? Deshalb, wenn man etwas träumt, wenn das gut ist, dann kann man jemanden fragen, der zum Beispiel Wissen hat, der gute Nasiha geben kann oder Leute, die du magst und die mögen dich. Wenn du Schlechtes träumst, dann erzählst du niemanden. Niemanden, das machst du genau, was im Hadith ist und behalte das für dich. Das ist nicht leichte Sache. weil man die Verknüpfungen wissen müsste. Man muss wissen haben, was das bedeutet. Zum Beispiel, jetzt eine Person sagt, ich habe geträumt, dass ich so ein langes Gewand gehabt habe im Traum. Was könnte das sein? Zum Beispiel ein Mann träumt, er hat langes Gewand. Normalerweise langes Gewand. Wir wissen, dass nach der Sunna man sollte bis Knöchel haben, nicht länger. Aber er sagt länger. Da bekommt man vielleicht Angst. Ich sage länger als Knöchel, das bedeutet, vielleicht mache ich Sünde. Nein, Gewand im Traum bedeutet Wissen. Taqwa. Ja? Dein Wissen wird vermehrt. Eine Person träumt vom Wasser. Passt auf ihn. Eine Person träumt vom Wasser und er sagt, das Wasser war schmutzig. Sehr schmutzig, man konnte gar nicht sehen. Und da war ich, dann bin ich gefallen in diesem Wasser, in dieses Wasser. Was könnte das sein? Wasser normalerweise im Traum ist gut. Aber schmutziges Wasser bedeutet Fitna. Diese Person wird versucht. Da sagt man, ja, aber ich habe geträumt von Wasser. Das war so süß und so schön. Und da könnte man alles sehen. Das war so sauber. Da wollte ich immer bleiben. Du suchst nach Wissen. Und das sind diese Themen, die einige Leute nicht wissen, sondern die Leute, die sich damit beschäftigen. Mittlerweile höre ich auch manchmal, dass das einige Leute, die noch so viel Wissen haben, oder der hat angefangen, jetzt den Islam vielleicht seit 2, 3 Monaten oder 1 Jahr, 2 Jahre zu praktizieren, dann fängt diese Person, wala hawla wala quwwata illa billah, Träume zu deuten. Sag ich mir, man sollte bei Traum deuten sehen, wer die Person ist, wie die Person im Leben ist, was die Person, wie tickt diese Person, in welcher Situation hat man das geträumt, was genau im Traum ist. Manche erzählen einen Traum halbe Stunde und dann nimmst du von diesem Traum nur 2 Wörter. Weil die anderen Sachen, die sind peripher. Bin gegangen, hochgestiegen, runtergekommen, rotes Auto, gelbes Auto, Bäume, Wald, Straße. Das sagt man ja, aber am Ende der Straße gab es eine Person, der war groß. Und diese Person zum Beispiel, der hat gesagt, kalt und so weiter. Vielleicht lässt du das Ganze und du nimmst nur 2 Wörter. Weg und Person, halt. Was könnte das sein? Also es gibt manche, subhanallah, die sind begabt. Begabt, wirklich begabt. Das ist eine Gabe, dass sie Träume deuten können. Du siehst, übrigens auch, wir können nicht das Verborgene erzählen. Keiner kennt, was verborgen ist. Aber die Träume, die sind andeuten, das wird, die sind Andeutungen. Die sind sozusagen Zeichen. Und nicht mehr als das. Aber vor dem letzten Tag wird man träumen. Zum Beispiel, du träumst, jemand stirbt, dann am nächsten Tag stirbt oder nach einer Woche stirbt die Person. Da muss man auch aufpassen bei solchen Themen. Sagt man, Allahu A'lam. Und man sollte mit solchen Themen nicht spielen. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك